Mix Mission 06. Powered by Trackstore, der MP3-Player für fette Beats. Enjoy now. Komm, jetzt war ich alle hinter euch oben. Kommt alle zusammen. Put your hands up, come on. time. Like a flower to be unfolded, I realize what's left behind. Like a story but untold, it 11 days that I have counted. Who will know how more to come? I thought that you and I were bounded, like the earth, the moon and sun. Ihr seid ihr so geil. Seid ihr bereit? We'll be right back. Starring your you. It's the end of 2006. Clubbing Man Remix. Oh,

nach 1 Uhr. Es ist noch früh am Morgen. Es geht heute Nacht bis 6 Uhr. Die Live-Übertragung innerhalb der Trackstar Mix Mission. Hier ist der Welcome to the Club Christmas Rave. Wir sind heute Nacht live im Kinky Palace in Sinsheim.